Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Rebecca Wieland und Jörg Pohlmann die Frage, warum viele Studenten in Deutschland öfter ihren Studienort wechseln. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, warum Studenten öfter den Studienplatz wechseln. Wir haben zwei Studenten dazu eingeladen, Rebecca Wieland, Studentin für Architektur an der Fachhochschule, und den angehenden Wirtschaftswissenschaftler Jörg Pohlmann. Wir duzen uns einfach mal. Wir haben uns ja auch während der Videoaufnahmen schon etwas näher kennengelernt. Rebecca, warum wechseln so viele Studenten während ihrer Studienzeit ein- oder zweimal den Studienplatz? Weil man aus zwei oder drei Hochschuleinrichtungen das Beste schöpfen will. Ich habe während meines Studiums einmal Erasmus in Andalusien gemacht, um mich insbesondere in andalusische Architekturstile einzuarbeiten. Und einmal in Berlin, um dort bei hoch angesehenen Professoren zu studieren. Ich habe natürlich viel Nützliches gelernt. Das war eine wichtige Erfahrung für mich. Wie war es bei dir, Jörg? Du hast ja dasselbe gemacht, aber kannst nicht das Gleiche behaupten. Also, ich finde es entschieden wertlos, da diese hochangesehenen Professoren in den meisten Fällen Bücher verfassen, die man ohne weiteres im Buchhandel kaufen kann. Außerdem kann man heutzutage im Internet das meiste nachlesen. Da muss man nicht unbedingt wegziehen. Es geht ja hier viel mehr um das Austauschen von Ideen und das Debattieren von Themen. Ein Buch kann einfach nicht vermitteln, was man in der Vorlesung und im Gespräch lernt. Als ich meine Universität verlassen habe, war ich von den Gedanken besessen, neue Impulse der Wirtschaftstheorie zu hören, aber dann begriff ich sehr schnell, dass die meisten Theorien doch in einem Buch zu finden sind. Das Internet war mein Nachschlagewerk in Wirtschaftstheorien. Und natürlich auch die Bibliothek. Dafür musste ich nicht umziehen. Am Ende habe ich die ganzen Umzugskosten auf meine Kappe genommen und es bereut. Während des Studiums umzuziehen ist ja doch komplizierter. Wenn man im Arbeitsleben steht, ist es viel einfacher. Man hat weniger Geld, man ist dadurch nicht unabhängig. Wie war die Kostenfrage bei dir, Rebecca? Als ich für das Erasmus-Semester nach Spanien ging, habe ich ein ganzes Semester dafür gespart. Ich bin auch nebenbei jobben gegangen. Das ist ja schon bemerkenswert. Aber ich hätte mir diese Arbeit erspart, indem ich einfach mehr in der Bibliothek und mehr Recherche vor Ort betrieben hätte. Die Bibliotheken sind ja super ausgestattet. Außerdem spielt für mich die berufliche Erfahrung in einem Unternehmen eine viel wichtigere Rolle. Ich habe parallel in einer Immobilienfirma gearbeitet und habe viel gelernt. Ich habe es sehr genossen. Vor allem, weil ich außerhalb der Uni noch viel dazugelernt habe. Das hätte ich in der Bibliothek sicher nicht so perfekt gemacht. Jörg, du sprichst da etwas ganz Entscheidendes an. Der Anschluss vom Studium in die Berufswelt ist für viele Absolventen schwer. Was kannst du empfehlen, um diese Hürde zu überwinden? Vor allem während des Studiums ist es wichtig, Kontakte zu knüpfen und Praktika oder andere Arbeitsformen anzustreben. Da lernt man, wie die Theorie in der Praxis funktioniert. Das ist ja das Entscheidende. Man kann auch in anderen Bereichen Erfahrungen sammeln. Vor allem, wie Menschen denken und wie sie fühlen. Das mag sein, aber für einen Lebenslauf ist es später auch entscheidend, strategisch vorzugehen. Wie würde ein angehender Arbeitgeber die Kellnerarbeit bewerten, wenn man ein komplett anderes Fach studiert hat? Auch diese Sprünge von A nach B zeigen sehr oft die Unentschlossenheit der Studenten. Ein Arbeitgeber wird solche Sprünge im Nachhinein sicherlich nicht mehr tolerieren. Also, du sagst, man muss Entscheidungen treffen, die gut für den Lebenslauf sind. Rebecca, warum hast du dich nicht dafür entschieden? Weil ich der Meinung bin, dass man erst einmal Erfahrungen sammeln sollte. Deshalb habe ich auch den Auslandsaufenthalt gewählt. Eine andere Denkweise hilft immer. Wir werden von Tag zu Tag internationaler. Nicht zuletzt, weil wir ein Migrationsland sind und auch enorme Einflüsse aus dem Ausland haben. Da muss man einfach mal die Erfahrung gemacht haben, wie ein Ausländer denkt, fühlt, ja sogar handelt. Du betrachtest also den Studienwechsel aus einer Kommunikationsebene. Sehr richtig. Um Erfahrungen zu sammeln, muss man einfach Geld investieren und Opfer bringen. Das kann sehr hart sein. Am Ende zahlt es sich doch aus. Also, ich denke, das nützt nur, wenn es für den Beruf fördernd ist, wie zum Beispiel in der Tourismusbranche, bei Fluggesellschaften, in der Hotellerie. Im Marketing- und Wirtschaftssektor sollte man frühzeitig Kenntnisse im Unternehmen sammeln. Vielleicht hängt es ja auch von jedem selber ab, welche Prioritäten er im Studium setzt. Der eine will Erfahrungen sammeln und Menschenkenntnisse erwerben und der andere nur Methoden und Theorien. Diese Thematik bleibt den Studenten wohl eher selbst überlassen. Ich wünsche euch beiden auf alle Fälle weiterhin alles Gute und einen guten Abschluss, ja sogar einen guten Anschluss an die Arbeitswelt. Danke. Ja, danke. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns nicht zur gewohnten Zeit, sondern erst um 19 Uhr wegen der Live-Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen...